hoch, wenn ihr down mit Marie seid. Hebt die Hand hoch, wenn ihr down mit Marie seid. Yeah. Yeah. Ich war gerade 13, als ich sie sah. Wollte von der Schule heimgehen, bis ich Marie traf. Damn, wie ist die scharf? Sie sagte, hey Kleiner, komm her. Und dann sieh mal, es wird dir gut tun. Ich nahm einen größeren Zug, ich musste husten beim Auspusten. Dachte mir, du blöde Kuh, ich war enttäuscht von dir, habe nichts gespürt. Doch ein halbes Jahr später hast du mich verführt. Oh Marie, ich sah die Funken sprühen. Glaub mir, es war dein Charme und nicht nur das Notenglühen. Doch die Jungs sind grün, sind gegen uns. Unsere Liebe, wenn sie uns gemeinsam sehen, geben sie mir 100 Hiebe. Auch meine Eltern durften lange nichts erfahren, weil sie in deinen Fans immer nur den Fixer sahen. Ja, ich weiß, du hast viele Verehrer, arbeitslose Jugendliche und Gymnasiallehrer. Ich bin nicht eifersüchtig, das wär zu eigennützig. Du machst mich meistens glücklich, das sind doch Pfeifen nützlich. Joachim sagt, du bist deine Tracks und nimm Crack auf. Zieh Marie aus dem Dreck raus. Du bist gemein, wegen dir gibt es Kellerkinder. Zocken Playstation in einem gammeligen Kellerzimmer. Auf dem Tisch liegt eine schmandige Blubba. Sauberkeit muss sein, mein Freund, frag deine Mutter. Sie gehen nicht mehr raus, sie wollen nur eine Frau. Und die bist du, Marie, denn du machst deinen breit wie Sau. Ich weiß genau, dass ich gleich einen bau. So wie tausend andere da draußen, die jetzt auch gleich was rauchen, denn sie lieben dich. Oh heilige Marie, wir wollen, dass du frei bist. Es gibt keine Demokratie. Jeder MC liebt Sensi. Nur der Typ von Scooter, nicht der Rap auf V oder Speed. Ich genieß alles, was du gibst. Egal ob lecker Weed oder Feinschmecker Peace. Ich zieh's mir rein, ganz egal zu welcher Tageszeit. Und wenn ich genügend Green hab, bin ich noch 20 Jahre breit. Ich fahre weit, wenn der Beutel wieder leer ist. Um Marie wieder zu sehen, was in Bayern manchmal schwer ist. Wo ist die Fairness? Ich bin kein Krimineller. Der Staat hat einen Schlag, sperrt die Chiller in die Keller. Ich weiß noch genau, wie oft ich auf dem Klo lag, weil Marie leider keinen Alkohol mag. Du bist die Stimme im Kopf, die sagt, rauch mich unglaublich. Ich kann dir nicht widerstehen, ich brauch dich. All die Chiller werden es bestätigen von deiner Zauberkraft. Jeden Tag predigen, der Staat spricht von wenigen. Ich sage, es sind Millionen. Wir lieben dich, Marie, deine Herzen der Nation.